Die 10. internationale Ausstellung der Wissenschaftlich-Technischen Bücher Pyongyang wurde am 28. September im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang abgeschlossen. Der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Cha Tae-bok, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Forscher nahmen an der Abschlussfeier teil. Zugegen waren dabei auch die Delegationen und Delegierten verschiedener Länder, internationale Organisationen und Auslandskoreaner sowie die diplomatischen Vertreter in der DVJK. Auf der Feier wurden den Einheiten, die die ausgestellten Bücher und Materialien stifteten, die Urkunden und weitere verliehen. Es wurde ein Brief an den verehrten Genossen Kim Jong-un angenommen.